SWR 2 Wissen. Computer statt Almosen. Eine Ortsbesichtigung in der größten Favela Südamerikas. Eine Sendung von Gabi Weber. Enge Gassen, Kabel, Wirrwarr, Müllsäcke am Wegesrand. Rocinha, die größte Favela Südamerikas. Stützpunkt des wohl gefährlichsten Verbrechers Südamerikas, Fernandinho Beirama. Im September hatte er die 23-stündige Revolte im Hochsicherheitsgefängnis Bangu angeführt, Rivalen erschossen und damit den Rauschgift- und Waffenhandel unter seinem Oberkommando zentralisiert. Die Drogenmafia verhängte den Ausnahmezustand über die Stadt. Sie beschoss Geschäfte und Schulen, die trotzdem ihre Pforten öffneten. Am Tag nach der Revolte wirkt Rocinha, als sei nichts gewesen. Motorradtaxis warten gelangweilt an der Laterne. Kleine, schmuddelige Läden bieten Obst, Hühnerbeine und Gemüse an. Es riecht streng, wie immer. Das Elendsviertel ist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Doch seit einigen Monaten sind Neonlicht und Hightech in Rocinha eingezogen. Ein Internetcafé hat am Eingang des Slums seine Pforten geöffnet. Só pago real para ficar meia hora na internet. A internet é via rádio, não é via telefone. Man zahlt nur ein Real, umgerechnet 35 Cent, für eine halbe Stunde Internet. Da in Rocinha die Telefonleitungen schlecht funktionieren, arbeiten wir über Funk mit eigener Antenne und mit 512 Kilobyte pro Sekunde. Das Cybercafé wurde Estacao Futuro getauft, Station Zukunft, erklärt Eduardo Cassés von der Nichtregierungsorganisation Viva Rio. Diese NGO ist keine Basisgruppe, sondern ein Unternehmen mit zahlungskräftigen Sponsoren. Die Station Zukunft wurde mit koreanischem Kapital errichtet. Sie unterhält ein eigenes Radio und eine digitale Zeitung, einzusehen über die Homepage. www.vivafavela.com.br. Berichte über Alltagsprobleme, Alkoholismus und Drogenkonsum, Fettsucht, vermisste Haustiere und Job- und Secondhand-Angebote. Wir senden nicht aus Rocinha. Hier in der Estacao Futuro können Sie das Programm nur mit Kopfhörer hören, weil unsere Geräte keine Lautsprecher haben. Nur wenige Besucher sitzen an den Bildschirmen. Die NGO hat das Cybercafé ihren Sponsoren gegenüber mit der Notwendigkeit begründet, dass die Armen Zugang zu moderner Informationstechnologie benötigen, um ihre Berufschancen zu verbessern. Aber ob diese Technologie nicht auch den Drogenhändlern hilft, ihr Syndikat straffer online zu organisieren? Eduardo antwortet auf diese Frage nicht. Über Rauschgifthändler redet man nicht, schon gar nicht mit Ausländern. Neben ihm sitzt Rosa. Die junge Frau wohnt in Rocinha und studiert Pädagogik. Ich betreue nebenher Schüler bei ihren Hausaufgaben. Zwei Gruppen. Dafür bekomme ich 100 Euro brutto. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Großvater zusammen. Meine Mutter hat mir einen Computer geschenkt. Leider ohne Internet. Deshalb komme ich hierher. Nach 19 Uhr dürfen nur Erwachsene an die Bildschirme. Keine Site ist verboten, aber die Geräte stehen im Kreis. Jeder sieht, was sich der Nachbar anschaut. Keine Atmosphäre für Pornografie. Die Leute lernen Grundbegriffe des Internet und der Informatik, so Eduardo. Die Bewohner Rocinhas haben in ihrem Leben noch nie einen Computer gesehen. Doch sie sind neugierig und wir bieten Kurse an. Windows, Word, PowerPoint und Excel. Ein Kurs dauert einen Monat und alle Altersgruppen nehmen teil. Sie müssen aber lesen und schreiben können. Erst das Alphabet, dann der Computer. Ohne den Zugang zur Spitzentechnologie haben diese Leute keine Chance, ein Leben jenseits des Bettelns oder der Kriminalität zu führen. Mit Windows und Excel gegen Elend und Gewalt? Die Meinungen gehen auseinander. Ist das wirklich soziales Engagement, fragt ein Gründer der Informatikschulen. Oder will Bill Gates nur sein Monopol verteidigen? Computer statt Almosen? Eine Ortsbesichtigung. Rio de Janeiro ist für die Brasilianer die schönste Stadt der Welt. Der Corcovado, der Bucklige und der Zuckerhut erheben sich über die tiefblaue Bucht mit ihren weißen Sandstränden. In jedem Februar bestaunen Hunderttausende die glitzernden Kostüme der Samba-Tänzerinnen und die prächtigen Karnevalswagen. Die Elendsviertel wälzen sich von den dunkelgrünen Berghängen hinunter in die eleganten Wohnviertel. Oft trennt nur eine Mauer oder ein Bürgersteig die Superreichen von den Hungerleidern. An jeder Ecke Wachhäuschen, Kameras und Hunde. Fast die Hälfte der 10 Millionen Cariocas, wie die Bewohner Rios genannt werden, lebt im Slum. Natürlich fahren Taxifahrer auch nach Rocinha. Hinter einer Haarnadelkurve am Ortseingang liegt das neue Cybercafé. Heute leben in Rocinha auf 722.000 Quadratmetern dicht gedrängt 300.000 Menschen. Die meisten arbeiten in den wohlhabenden Vierteln Leblon und Ipanema als Hausangestellte oder Wachpersonal. Inzwischen bieten übers Internet Reisebüros Führungen durch die Favela an. Nur in der Gruppe, versteht sich. Die Machthaber des Stadtteils haben diesen devisenbringenden Rundgang genehmigt. Am Berghang armselige Wellblechhütten mit Fenstern aus Plastikfolie. Doch das Zentrum des Slums wirkt wie eine süditalienische Kleinstadt. Offene Bars, verwinkelte Passagen und Treppchen, ohne Bürgersteige und Abflüsse, Backsteinhäuser, quer durcheinander und ohne Bauvorschriften. Und mittendrin Supermärkte, McDonald's und Banken. Paolo ist in Rocinha geboren, erzählt der 40-Jährige. Woanders möchte er nicht leben. Gegründet wurde der Slum in den 20er Jahren von Einwanderern aus dem armen Nordosten. 1992 wurde Rocinha offiziell als Stadtteil anerkannt und erhielt eine eigene Kommunalverwaltung, Schulen und eine Gesundheitsstation für Notfälle. Die meisten Häuser haben fließend Wasser und Strom. Der Briefträger kommt regelmäßig. Leider funktionieren 90% der Telefone nicht. Dem städtischen Computerzentrum fehlt seit der Eröffnung des Cybercafés Estacao Futuro Kundschaft. Es ist ungewiss, ob es wieder geöffnet wird. Paolo ist über die Station Zukunft nicht glücklich. Natürlich, Zugang zum Internet sei wichtig, meint er. Aber hätte man nicht besser das bestehende Computerzentrum ausbauen sollen? Das Cybercafé wurde von außen, ohne Beratung mit den Bürgern beschlossen. Ob nicht fremde Interessen im Spiel seien? Ortswechsel. Buenos Aires, Ende August. Auf dem argentinischen Sozialgipfel diskutieren Software-Spezialisten und Hacker über sozialen Ausschluss und digitale Unterdrückung. Alle paar Jahre müssen wir einen neuen Computer kaufen, so der aus Porto Alegre angereiste Professor Marcelo Branco. Speicher erweitern, Festplatten austauschen, neue Software installieren. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir, um mit bestimmten Programmen zu arbeiten, ständig unsere Hardware und die Software aktualisieren müssen. Neue Programme laufen nur mit einem größeren Arbeitsspeicher und einer neuen Version von Windows. Manche Internet-Sites verlangen Microsoft Internet Explorer und sind mit Opera oder Netscape nicht einzusehen. Wir lassen uns von dieser Spirale Hardware-Software versklaven, denn wir kontrollieren nicht unsere technologische Entwicklung. Die Alternative heißt freie Software, Free Software, die nach Belieben kopiert, verändert und weitergegeben werden darf. Linux statt Windows heißt die Parole. Entstanden ist Linux Anfang der 90er Jahre aus dem Betriebssystem des MIT-Entwicklers Richard Stallman und dem von dem Finnen Linus Torvalds entwickelten Kernel, dem Systemkern. Seitdem tritt es seinen Siegeszug an. Immer mehr Firmen greifen zur freien Software, auch in den USA. Vor allem in Brasilien ist sie auf dem Vormarsch. Dort arbeitet inzwischen jede dritte Firma mit Free Software. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul mit seinen 10 Millionen Einwohnern ist auf allen kommunalen und landeseigenen Computern Linux installiert. Nicht mehr Windows oder andere Programme aus dem Hause Microsoft. Das spart dem Landeshaushalt jedes Jahr Millionen. Denn freie Software kann umsonst aus dem Internet geladen werden. Auch der Unterhalt ist weitaus günstiger. Lizenzgebühren müssen nicht entrichtet werden. Und sie ist sicherer gegen Virusangriffe. Alle Länder der dritten Welt müssen astronomische Lizenzgebühren an das Unternehmen von Bill Gates entrichten. Er ist der reichste Mann der Welt. Allein Brasilien zahlt jedes Jahr über 1 Milliarde Dollar. Dort wird der Verstoß gegen eine Lizenz mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft. Linux ist weltweit auf dem Vormarsch. Firmen wie Hewlett-Packard und IBM haben ihre Produktpalette auch auf Free Software ausgerichtet. Das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sich für freie Software in allen sicherheitsrelevanten Bereichen ausgesprochen. Und die Bundesregierung prüft derzeit die Empfehlung der Koordinierungs- und Beratungsstelle für Informationstechnik, bundesweit Linux als Betriebssystem zu benutzen. Die Beschriftung der Menüs und die Hilfsanleitungen sind bei Linux nicht in Englisch, sondern in der jeweiligen Landessprache, in Brasilien in Portugiesisch. Das macht den Umgang und das Programmieren einfacher. Noch bis vor wenigen Jahren wollte Brasilien sogar eine eigene Computerindustrie aufbauen, sagt Ademar Mineiro, ein Ökonom, der die Gewerkschaften berät. Hohe Zölle verhinderten den Import ausländischer Computer. Joint-Venture-Unternehmen sollten hier Computerfabriken errichten. Doch von diesem strategischen Ziel verabschiedete sich die Regierung Anfang der 90er Jahre. Die Geräte der subventionierten brasilianischen Firma Itautec konnten nicht mit asiatischen Modellen konkurrieren. Vor allem PC und Laptops waren nicht wettbewerbsfähig. Dann fielen die Zölle und zugleich gewann die Landeswährung real an Wert. Nun konnten Geräte relativ billig importiert werden. Heute montiert Itautec nur Großrechner. Die nationale Computerindustrie konnte der Konkurrenz nicht standhalten. Auch nicht, als der Real ab Mitte der 90er Jahre wieder schwächer wurde, erinnert der Ökonom. Wir hatten uns den Aufbau einer eigenen Hightech-Industrie vorgenommen. Wir wollten Know-how erwerben, indem wir Hardware herstellten. Wer nur importiert, wird nie begreifen, wie sie zu entwickeln und an die jeweiligen nationalen Bedürfnisse anzupassen ist. Mit dieser Logik baute Brasilien aus dem Nichts eine Flugzeugindustrie auf, die heute in alle Welt exportiert. Bei den Flugzeugen hatten wir Geduld, bei den Computern nicht. Dafür ist man auf dem Gebiet der Softwareentwicklung vorangekommen. Der Markt verlangt Linux, sagt auch Francis Bossart, der in der Favela Rocinha vor 10 Jahren die erste Informatikschule gegründet hat. Immer weniger Firmen sind bereit, die hohen Lizenzgebühren an Microsoft zu zahlen. In Brasilien arbeitet schon heute jede dritte Firma mit Linux. In den Anfangsjahren wurden diese Informatikkurse von kleinen Basisgruppen organisiert. Die Schulen waren selbstverwaltet, die Nachbarn bestimmten, was gelehrt wurde. Dann nahmen professionelle Organisationen das Heft in die Hand. Sie übernahmen die Parole vom digitalen Einschluss. Als Ideenklau will Bossart dies nicht bezeichnen. Aber etwas Fairness hätte ich mir gewünscht. Natürlich stehen alle Nichtregierungsorganisationen in einem Konkurrenzverhältnis. Aber wenn andere unser Modell des digitalen Einschlusses kopieren, sollten sie auch an der Überwindung des sozialen Ausschlusses mitwirken. Die meisten NGOs in Rio suchen aber nicht, wie die Basisgruppen, nach Alternativen zur Logik des Marktes. Sie suchen vor allem nach Sponsoren. Und besonders finanzkräftig ist die Firma Microsoft, Marktführerin in Sachen Software. Wir benutzen Computer als Werkzeuge für den sozialen Einschluss, sagt Carlos André Ferreira, Sprecher des CDI, des Komitees für die Demokratisierung der Informatik. CDI residiert in einem teuer renovierten Altbau. Fotokopierer, Marmor, schick gekleidete Sekretärinnen. Angeboten werden nur Kurse mit Windows und Programmen aus dem Hause Bill Gates, keine freie Software. Dies sei nicht Bedingung seines Hauptsponsors, versichert Ferreira, sondern eine freiwillige Entscheidung. Die Unternehmen, bei denen sich unsere Jugendlichen später bewerben, arbeiten mit Windows und Office. Würden wir sie an Linux ausbilden, hätten sie auf dem Arbeitsmarkt geringere Chancen. Wir folgen also nur der Tendenz des Marktes. CDI darf die Software von Microsoft umsonst nutzen. Die Lizenzbefreiung gilt nur für unsere Institute. Wenn sich ein Schüler privat einen Computer kauft, muss er Lizenzen zahlen. Rechtlich ist eine NGO ein gemeinnütziger Verein. Eine, so steht es im Gesetz, Organisation der zivilen Gesellschaft von öffentlichem Interesse. Sie zahlt keine Steuern. Finanziert wird sie, verrät der Prospekt auf Hochglanz, von Microsoft, Siemens, Dell Computer sowie der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Schweizer Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re, von Esso, Xerox und dem Bergbauunternehmen Vale do Rio Doce. Siemens ist einer unserer größten Sponsoren. Früher wusste die Firma nicht, was sie mit den alten Geräten anfangen sollte, wenn sie sich neue anschaffte. Heute bekommen wir die ausgemusterten Rechner. Wir reparieren sie, denn oft sind sie kaputt. Als sie vor 7 Jahren ihre Arbeit begannen, stießen sie auf Widerstand. Man hielt uns entgegen, die Armen brauchen was zu essen, keine Computer. CDI hielt entgegen, Computer sind zwar nicht essbar, aber wer sie beherrscht, hat auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen. Die Schulen werden von Stadtteilzentren, Gewerkschaften, Stiftungen oder anderen Nichtregierungsorganisationen verwaltet. Sie stellen die Lehrer ein und organisieren den Schulbetrieb. CDI koordiniert diesen Prozess. Und wir haben gute Verbindungen zur Wirtschaft und verschenken die uns überlassenen Computer und Drucker. Carlos André Ferreira rät, eine kleine Gebühr pro Kurs zu erheben. Mit diesem Geld werden die Lehrer bezahlt und Papier, Disketten und Druckerpatronen gekauft. Insgesamt 225.000 Schüler wurden in den 7 Jahren ihres Bestehens ausgebildet und mit einem Abschlusszeugnis versehen. Die brasilianische Regierung war sich der Bedeutung der neuen Technologien für die Bevölkerung nicht bewusst. Sie ließ viel Zeit ungenutzt verstreichen. Und heute versucht sie, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Aber diese Versuche sind bescheiden. Ihr Plan, FUST, Fonds für die Verbreitung von Kommunikationssystemen, war nur ein Lippenbekenntnis. In der Realität fanden Computer nur in Ausnahmefällen den Weg in öffentliche Schulen. Für diesen Fonds sollten alle Telefonbesitzer etwas einzahlen, um den Armen den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Aber das Projekt versackte in der Bürokratie. Und auch das Vorhaben, alle Geldbewegungen mit einer Gebühr von 0,3% zu besteuern, wurde nicht realisiert. Dass nicht alle dem CDI angeschlossenen Computerzentren ans Internet angeschlossen sind, bedauert Ferreira. In manchen Favelas gibt es nicht einmal Telefon. Nun könnte man Leitungen legen oder, wie im Cybercafé Rosinhas, über Antenne mit Funk arbeiten. Man müsste es nur wollen. Ferreira schickt die deutsche Journalistin zum Maracanã, zum größten Fußballstadion der Welt. Das Maracanã kann 200.000 Zuschauer aufnehmen. Im Untergeschoss finanziert der Sportverband Rios ein Computerzentrum für sozial Benachteiligte. In einem fensterlosen Raum wurden 20 Computer aufgebaut. An ihnen spielen Jugendliche. Der kleine Daniel starrt auf den Bildschirm wie auf einen Fernseher und wartet, dass etwas passiert. Noch versteht er nicht, dass eine Tastatur keine Fernbedienung ist. Seine Schwester hat ihn mitgebracht. Sie ist erst 11, sieht aber schon viel älter aus. Hinter ihr versucht sich eine 57-Jährige am Rechner. Sie hätte gerne einen eigenen Computer. Ihr macht das Spaß. Ob sie sich bessere Berufschancen mit Informatikkenntnissen verspricht? Nein. Einen richtigen Job wird sie in ihrem Alter und mit ihrer sozialen Herkunft wohl nie erhalten. Die Leute kommen aus der Favela Mangueira oder aus den Favelas Tijucas, so Altamiro, der Kursleiter. Insgesamt sind 170 Teilnehmer eingeschrieben. Altamiro ist 36 Jahre alt. Er stammt selbst aus der Favela und hat viele Jahre im Gefängnis gesessen. Dort hat er sich als Autodidakt Computerkenntnisse angeeignet und an Mithäftlinge weitergegeben. Ich habe zufällig gemerkt, dass viele Gefangene Analphabeten sind. Ich sagte ihnen, macht einen Doppelklick auf das Zeichen Arbeitsplatz. Aber sie verstanden mich nicht. Sie fanden das Symbol nicht, weil sie nicht lesen konnten. Diesen Personen habe ich erst die Buchstaben erklären müssen. Ich habe ihnen auf dem Papier und dann auf dem Bildschirm jeden Buchstaben einzeln vorgelesen und gezeigt. Dann das ganze Wort buchstabiert. Casa. Ich habe ihnen auf der Tastatur gezeigt, welche Taste sie drücken müssen, um diesen Buchstaben auf dem Bildschirm zu befördern. Alleine das hat 7 Monate gedauert. Dann konnten sie einfache Worte schreiben und lesen. Strafgefangene beherrschen in den wenigsten Fällen Fremdsprachen und die Beschriftung der Menüs und die Hilfsanleitungen von Windows sind meist in Englisch. Altamiro kennt inzwischen einige englische Wörter. Word bedeutet Wort, Download, Herunterladen und so weiter. Seine Schüler im Maracanã-Stadion können alle lesen und schreiben, sonst können sie am Kurs nicht teilnehmen. Für Analphabeten gibt es spezielle pädagogische Programme, über die ich aber nicht verfüge. Das Gefängnis war eine Ausnahmesituation. Die Kurse sind umsonst. Die Favela-Bewohner können nicht einmal eine symbolische Gebühr entrichten. Altamiro erhält für seine Arbeit von 9 bis 18 Uhr einen Lohn von 200 Euro. Die Geräte wurden gespendet und sie kamen schon mit Windows und Office. Mit Linux kennt sich Altamiro nicht aus. Leider sind die Rechner nicht ans Internet angeschlossen, obwohl es hier im Stadion nicht an Telefonen mangelt. Und ein DSL-Anschluss kostet kein Vermögen. Dabei wäre Internet für die Favela-Bewohner wichtig. Fernstudien laufen oft über die Homepage einer Universität, Jobbörsen sind online einzusehen und die brasilianischen Tageszeitungen sind samt ihrer Kleinanzeigen umsonst im Internet zu lesen. Über E-Mail ließen sich Erfahrungen austauschen. Aber es geht wohl nicht um den Zugang zu moderner Kommunikation, um Informationsaustausch, um Vernetzung. Offensichtlich will man den Armen nur beibringen, wie man einen Computer als Schreibmaschine zum Tippen benutzen kann. Diese Leute haben noch nie einen Computer vor sich gehabt. Ich erkläre langsam die wesentlichen Funktionen des Computers. Wie man ein Dokument öffnet, Daten sichert, eine Zwischenablage anlegt. Sie lernen, Texte zu formatieren und auf Festplatte oder Diskette zu speichern. Die Berufschancen werden mit einem Schreibmaschinenkurs alleine kaum wachsen. Caixa ist eine der größten öffentlichen Banken. Sie unterhält in jedem Bundesstaat Zweigstellen. In Rio de Janeiro überragt das Caixa-Hochhaus die Geschäftsstraße Rio Branco. Die Sparkasse fördert soziale Aktivitäten ihrer Angestellten, darunter die Computerkurse für sozial Benachteiligte. Sie stellt für diese Kurse alte Rechner zur Verfügung samt der Software, die einmal legal angeschafft wurde. Mit Linux arbeiten nur die Zweigstellen in Porto Alegre. Jeder Kurs wird von 20 Schülern besucht. Tagsüber stehen 2 Kurse auf dem Programm, abends für Berufstätige ebenfalls 2. Das Wichtigste für die Favela-Bewohner sei, diese Angst vor den Geräten zu verlieren, sagt Regina Felice, eine Bankangestellte. Sie sollen überzeugt werden, dass sie, wenn sie sich nur anstrengen, auch mit moderner Technologie zurechtkommen werden. Er habe jetzt mehr Selbstbewusstsein, erzählt ein junger Mann. Einen Job hat er noch nicht gefunden, aber er ist zuversichtlich. Er glaubt, dass er mit dem Zeugnis bessere Chancen habe. Seine Lehrerin Christina ist weniger optimistisch. Wer auf dem Computer keinen Brief verfassen oder nicht im Internet surfen kann, der braucht sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt gar nicht erst zu bewerben. Und das allein reicht auch nicht aus. Unsere Kursteilnehmer lernen nämlich gar nicht, wie sie ihre Kenntnisse in der Industrie oder in einer Dienstleistungsfirma umsetzen können. Und sie sprechen auch kein Englisch. Wir bräuchten Partner. Unternehmen, die unsere Ausbildung begleiten und unsere Leute übernehmen oder ihnen ein Praktikum anbieten. An Partnerunternehmen scheitert es, sagt die Koordinatorin Regina Felice. Nach der Ausbildung werden die Kursabsolventen auf Jobsuche geschickt. Die Caixa bietet ihnen aber Mikrokredite an, damit sie ein kleines Unternehmen aufbauen oder als Selbstständige im formellen wie im informellen Sektor tätig sein können, Schneiderinnen, Friseure, Handwerker. Woanders gelten sie als nicht kreditwürdig, denn sie haben meist kein Bankkonto und keine Bürgen. Wenn Ihnen jemand Geld leiht, dann nur zu Wucherzinsen. Diesen Leuten bieten wir zwischen 100 und 1.500 Euro an, als Startkapital für eine Maschine oder den Ausbau der Werkstatt. Für diese Kredite müssen Sie monatlich 3,9% Zinsen zahlen. Das sind für brasilianische Verhältnisse Vorzugszinsen. Viele Banken verlangen 10% im Monat. Mit diesem Geld kann kein Brasilianer eine Existenz aufbauen, auch nicht in der Favela und auch nicht mit Informatik-Grundkenntnissen. Es würde allenfalls für den Erwerb einer Pistole reichen, um im organisierten Verbrechen mitzumischen. Computer statt Almosen, das war eine Ortsbesichtigung in der größten Favela Südamerikas von Gabi Weber. Die Sendung Morgen in SWR 2 Wissen führt nach Nepal im Jahr 2059. Eine Reise durch ein fast vergessenes Land. Hier ein Ausschnitt aus der Sendung. Nach nepalischer Zeitrechnung leben die 24 Millionen Menschen zwischen subtropischen Sümpfen und den Gipfeln der 8000er des Himalaya bereits im Jahr 2059. Nach westlichen Maßstäben ist das Land nicht voraus, sondern zurückgeblieben, gehört es zu den ärmsten Ländern der Welt. Bilder von schroffen weißen Gipfeln, unendlichen Berglandschaften, von überwältigend schöner Natur, von Pagoden und Klöstern, von anmutigen, armen, immer lächelnden Menschen begleiten mich auf dem Weg nach Nepal. Aber auch die Nachrichten von den Morden im Königshaus, von Rebellenanschlägen und brutalen Polizeieinsätzen schwirren durch meinen Kopf. Die Traumvorstellungen von einer Königsstadt im Himalaya werden auf dem Weg ins Zentrum von Kathmandu erst einmal weggehupt. Der Himalaya ist nicht zu sehen. Die Stadt liegt unter einer Dunstglocke von Abgasen. Mopeds, Motorräder und Dreirad-Rikschas bahnen sich ihren Weg durch die von zwei- und dreistöckigen Betonhäusern gesäumten Vorstadtstraßen. In den Marktgassen der Innenstadt herrscht ein Menschengewimmel. Es ist eine Kunst, sich vorbeizuzwängen an den Gemüseverkäufern, den Bauchladenburschen mit Zigaretten, Medizin oder Postkarten. I make by myself, you know. Aber ich sehe nur freundliche, lächelnde Gesichter. Ein Geigenhändler verfolgt mich spielend durch die Gasse. Er wird zwar kein Instrument los, bekommt aber einen kleinen Backschisch. Hier in Deutschland würde man in solch drangvoller Enge nur in verkniffene und genervte, ungeduldige Augen blicken. Heitere Gelassenheit scheint ein Grundcharakter der Nepalis zu sein. Und das trotz der Armut, die nicht resignierend apathisch, sondern lächelnd schicksalsergeben getragen wird. Mit 210 $ Jahreseinkommen pro Kopf ist Nepal eines der ärmsten Länder der Welt.